Gut. Ich dachte, wir machen es jetzt hier drin, weil das Büro wäre einfach zu klein fürs Heilungsteam, wenn wir uns jetzt treffen. Wenn der Letzte drin ist, macht einfach die Tür zu. Ich spreche jetzt mit dem Mikro, weil wir es nebenher aufnehmen. Dann können auch Leute vom Heilungsteam aus Hamburg oder aus Nürnberg das mithören, weil das ist ja immer für alle wichtig, auch unabhängig jetzt von den Heilungsräumen. Ne? Das Wichtigste beim Heilungsdienst ist 2. Korinther 5, 14. Was steht da? Marion? Das ist wie in der Schule, gell? Nee, das ist 2. Korinther 5, 17. Aber schon nicht schlecht, ne? Genau, denn die Liebe Christi drängt uns, heißt es da. Ja? Das heißt, das Wichtigste am Heilungsdienst ist, dass du von der Liebe von Jesus zu den kranken Menschen getrieben bist. Ja? Das ist, jemand hat mal so gesagt, nach Liebe sich ausstrecken zu den Kranken, noch mehr als nach der Kraft Gottes in den Händen, setzt die Salbung Gottes frei. Ja, das heißt, Jesus wirkt durch Liebe. Das heißt Galater 5, 6, der durch die Liebe wirksame Glaube. Ja? Das heißt, die Liebe zu den Kranken, die sozusagen wie eine Leidenschaft ist, eine Leidenschaft, die unbedingt säen will, dass die Kranken gesund werden. Ja? Das ist das, was uns drängt. Ja? Paulus sagt, die Liebe Christi drängt uns, ja? Oder überwältigt uns. Drängt uns, finde ich in dem Fall eine gute Sache, ja? Weil das ist die Antriebskraft hinter dem ganzen Heilungsdienst. Du darfst nie zulassen, dass dein Heilungsdienst irgendwann mal mechanisch wird oder du irgendwie ein Programm abspulst oder irgendwie Schema F oder so, sondern du musst immer von dieser unbedingten Sehnsucht, sage ich mal, Gottes, die Menschen geheilt zu sein, getrieben sein. Ja? Und dann wirst du nämlich auch geführt vom Heiligen Geist, wie du ihnen dienen sollst. Ja? Weil es gibt eben kein Schema F im Heilungsdienst. Natürlich, Handauflegung und so weiter ist klar, das ist ja die Grundlage Markus 16, aber Gott kann dich ja auch in einer bestimmten Weise führen, wie du die Hand auflegst oder wie du dir das Gelenk hernimmst. Ja? Bestimmte Dinge zeigt er dir vielleicht sogar individuell. Mir hat er zum Beispiel das gezeigt mit den Fußgewölben, dass ich einfach das Fußgewölbe in die Hand nehmen soll und mit dem Finger drüber fahren soll und im Glauben dieses neue Fußgewölbe sich bilden sehen soll. Und es funktioniert. Ihr habt es jetzt wieder in Euskirchen gesehen, ne? Wo die Leute waren so heiß, die wollten unbedingt dabei sein, wie ein Wunder passiert. Und als ich die Frau da hatte, die hatte wirklich zwei komplette Plattfüße. Und da sind die alle, 150 Leute oder wie viel da im Raum waren, sind alle aufgesprungen, um zu gucken. Und alle haben zugeschaut. Ja? Und tatsächlich, während ich die einfach drüber gestrichen bin, boom, die haben geschrien vor Begeisterung. Weil die haben gesehen, wie sich bei beiden Füßen einfach dieses neue Fußgewölbe komplett gebildet hat. Ja? Und es war für sie ein unbestreitbares Wunder natürlich. Oder ist ein unbestreitbares Wunder. Das heißt, es hat sie einfach im buchstäblich von den Socken gehauen. Aber so führt Gott dich unterschiedlich, auch wie du den Kranken dienst. Ja, lass dich da leiten und führen. Wenn du reinsprichst, du hast ja hier in den Heilungsräumen auch ein bisschen mehr Zeit. Pro Person haben wir ja etwa 7 bis 10 Minuten. Ja, mehr haben wir leider nicht, weil wir haben wieder sehr voll, die Heilungsräume sind wieder sehr voll, insgesamt 64 Anmeldungen. Das heißt, in jedem Heilungsraum sind zwischen 21 und 22 Leute dabei. Wenn wir 7 Teams bilden, haben wir 7 mal 2 sind 14 Leute. Das müsste hinkommen. Also wenn wir 7 Teams bilden können, dann ist das eine gute Sache. Aber dann muss jedes Team für 3 Leute in einer halben Stunde beten. Ne? Das heißt, mit allem Wechsel und so weiter durch sind es pro Person 10 Minuten, wobei du eben dann immer noch rechnen musst, bis eine Person kommt, bis es beginnt und so weiter. Das heißt, du hast so zwischen 7 und 10 Minuten pro Person Zeit. Das heißt, wir haben eine gewisse Zeit, die Leute einzuweichen, und wir haben auch die Zeit, wenn du reinsprichst bei bestimmten Sachen und du merkst nicht sofort, dass das hittet oder dass das den Durchbruch bringst, dann kannst du auch den Heiligen Geist fragen und sagen, Heiliger Geist, was ist vielleicht, wo ist vielleicht noch ein Hindernis? Zeig mir irgendwas. Und er zeigt dir vielleicht irgendeinen Geist, den du noch austreiben sollst. Ja? Wie treibt man Geister aus? Indem er zu ihnen spricht. Amen. Du sprichst und es geschieht. Und was immer hilfreich ist, was ich finde jedenfalls hilfreich ist, ist ein Geist ist ja wie ein Wind, Pneuma. Ne? Pneuma ist ja das griechische Wort für Geist und das heißt gleichzeitig auch Wind. Das heißt, es ist wie ein Hauch. Und deswegen hilft es sehr häufig, die Leute einfach, wenn du den Geist austreibst, die Leute einfach ausatmen zu lassen. Ja, es kann auch durch andere Öffnungen entweichen, der Geist. Es gibt ja verschiedene Öffnungen. Aber ich finde immer, am besten ist eigentlich durch den Mund. Ne? Und manchmal geht er auch über die Fingerspitzen oder so, wie auch immer. Aber es hilft auf jeden Fall, die Leute aushauchen zu lassen, wenn es darum geht, einen Geist auszutreiben. Ja? Also wichtig ist, dass du dir für jeden Einzelnen einfach immer diese göttliche Leidenschaft schenken lässt und dass du unbedingt einfach in deinem Herzen hast, die Person, die sehe ich jetzt geheilt. Ja? Das ist dann der durch die Liebe wirksam Glauben. Ja? Sieh sie geheilt. Ja? Sieh nicht das Hindernis, sieh nicht die Krankheit oder die Schwere der Krankheit. Die Leute sehen das, die zu dir kommen, die sehen das natürlich stark. Die sagen, wow, hier ist mein Berg, der ist so groß. Ja? Und jetzt kommst du. Ja? Für dich ist wichtig, dass du nicht den Berg siehst, dass du keinen Berg siehst, sondern dass du es so siehst, wie es ist. Nämlich der in dir ist, ist größer als der in der Welt ist. Das heißt, es gibt keinen Berg, es gibt keine schwere Krankheit für Gott oder so. Es gibt nur Krankheit und die muss gehen in seiner Gegenwart. Ja? Es gibt eine schwere, leichte, heftigere Krankheit oder weniger aus der Sicht Gottes, aus der Sicht der Menschen schon. Aber deswegen lass sie nicht beeindrucken vom Sichtbaren, lass sie nicht beeindrucken von dem, was die Leute sagen oder wie verzweifelt sie vielleicht sind oder irgendwie so. Oder wenn sie dir sagen, ja, ich war schon in fünf anderen Heilungsgottesdiensten, habe auch schon für mich beten lassen, da ist auch schon nichts passiert oder so. Dann sage ich immer, hey, löse dich einfach erstmal von all den anderen Erfahrungen und komm jetzt zu mir zum Gebet, wie wenn noch nie einer für dich gebetet hat. Ja? Weil sonst ist es oft so, hast du das im Kopf drin. Ich habe mal da auch für eine Frau gebetet, die sagte mir dann, ja, der Reinhard Bonke hat schon für mich gebetet und der Benny Hinn hat auch schon für mich gebetet und hat leider nicht funktioniert. Und habe ich gesagt, so, und jetzt sprichst du mir einfach ein Gebet nach. Ich löse mich jetzt von diesen Erfahrungen der Vergangenheit und ich bin jetzt hier, weil ich deinem Wort glaube, dass wenn diejenigen, die glauben, den Kranken die Hände auflegen, dann werden sie gesund. Und deswegen, wenn jetzt der Georg mir die Hand auflegt, dann werde ich gesund werden. Ja? Und das habe ich so ähnlich, habe ich sie nachsprechen lassen. Und dann habe ich für sie gebetet und dann, ich glaube, sie war schwerhörig gewesen und dann war sie geheilt. Halleluja. Also das ist ganz wichtig. Lass dich nicht beeindrucken von irgendeiner Schwere, sondern mach dir bewusst, das ist, sage ich immer, vor jedem Heilungsdienst, ich sage immer, wichtig ist, dass du innerlich die Entscheidung triffst, ich sage mal, es ist wirklich eigentlich eine Entscheidung, dass du innerlich die Entscheidung triffst, ich habe, was es braucht. Versteht ihr? Ich habe, was es braucht. Gott schickt mir nicht jemand, für den ich nicht jetzt durch seine Kraft das habe, was es braucht. Sonst würde er dir nicht schicken. Und du sagst, oh meine Güte, dafür habe ich ja noch nie gebetet. Dann kannst du davon ausgehen, Gott schickt dir das, weil er davon ausgeht und glaubt, dass du jetzt das hast, was es braucht, um den zu heilen. Das heißt, du musst dir innerlich ganz klar und deutlich machen, ich habe das, was es braucht. Größer ist der in mir ist, als der in der Welt ist. Die Liebe Christi drängt mich und ich sehe im Glauben diese Person bereits geheilt. Ich sehe im Glauben dieses kreative Wunder passieren. Ich sehe im Glauben diese Knochen in der richtigen Position. Ich sehe im Glauben diesen Tumor schrumpfen. Ich sehe im Glauben dieses Fußgewölbe sich bilden. Ich sehe im Glauben diese Bauchspeicheldrüse in die Ordnung Gottes kommen. Ja? Ich sehe im Glauben diese Person krebsfrei. Ich sehe das im Glauben und ich bewege mich durch meine Handlung darauf zu, dass es sichtbar wird. Und dann leitet Gott dich, was du tun sollst. Ja? Es gibt ja verschiedene Gaben, es gibt Heilung, na, dann wirkt der Strom einfach, der durch deine Hand fließt. Es gibt Wunderwirkung, ja? Dann wirkst du, das heißt eigentlich im Wörtlichen, im Griechischen heißt es Wunderwirkung, dieses Wort in 1. Korinther 12 heißt Kraftbetätigungen, die Wunder hervorbringen. Das heißt, dann betätigst du etwas, ja? Hat Jesus manchmal gemacht, hat zum Beispiel in die Augen gespuckt oder einen Brei gemacht oder sowas, da hat er was betätigt. Ne? Das ist jetzt, ja, wie der Heilige Geist dich führt. Ne? Sand haben wir jetzt nicht hier, aber er kann dir andere Betätigungen zeigen. Ja, manchmal ist es einfach, was ich oft erlebt habe, ist einfach, dass du beginnst im Geist, zum Beispiel, wenn ein Gelenk nicht bewegungsfähig ist, ja, dass du beginnst im Geist, geistgeführt, dieses Gelenk zu bewegen. Ja, und im Glauben siehst, dass es normal funktioniert. Und manchmal ist dann so, was weiß ich, jemand kann zum Beispiel seine Schulter nicht heben, weil er einen gerissenen Nerv hat. Das hatte ich jetzt auch in Euskirchen zum Beispiel. Dann nimmst du das Gelenk, bewegst es erstmal noch im sicheren Bereich, ja. Du bewegst es einfach da, wo noch nicht unbedingt jetzt ein Wunder notwendig ist, dass es bewegen kann, bewegst es in dem Bereich und dann irgendwann mal im Glauben nimmst du den Arm hoch und dann sagt sie, oh, keine Schmerzen, Halleluja. Und dann ist der Überraschungseffekt da. Ja. Das ist dann die Gabe der Wunderwirkung. Ja. So kannst du in unterschiedlichen Gaben wirksam werden im Heilungsdienst und es ist immer wieder individuell verschieden. Erstens ist es verschieden, wie er dich gebraucht. Er gebraucht Tatjana anders wie die Tanja und wieder anders wie die Manuela und wieder anders wie den Elmar. Jeder wird anders wieder gebraucht oder hat andere Schwerpunkte. Und dann ist es eben auch so, bei jedem, der geheilt wird, hat Gott wieder ein bisschen einen anderen Weg. Ja? Also lass dich vom Heiligen Geist leiten, bitte ihn, dass er dich führt, aber egal was du tust, tu es im Glauben. Ja? Tu es im Glauben und hab das Ziel vor Augen, diese Person wird geheilt und wird gesund. Ja? Also lass dich einfach, ich sage mal so, in diesen Minuten, wo du für diese Leute betest, lass dich einfach einen Herrlichkeitsweg mit Gott führen. Amen. Der Heilung, der Befreiung, der Wunderwirkung. Ja? Wenn du betest für die Leute, sei immer entschieden in deinem Sprechen. Ja? Wie ich immer wieder sage, Jesus hat nie gesagt, wir sollen für die Kranken beten, sondern er hat immer gesagt, heilt die Kranken. Also das heißt, du sprichst mit Entschiedenheit, du proklamierst, du befiehlst, du rufst ins Dasein, du befiehlst diese Knochen in Existenz oder in die richtige Ordnung oder dieses Organ in die richtige Ordnung. Du trittst nicht mit Unsicherheit der Krankheit entgegen, sondern du trittst ihr mit dieser Sicherheit. Und das äußert sich auch in der Art, wie du sprichst. Ja? Also nicht nur, oh Vater, du siehst jetzt, wie schlimm das Problem ist und jetzt erbarme dich unser oder so irgendwas. Ja? Kyrie eleison. Sondern sprich mit Entschiedenheit. Wenn es möglich ist, das, was du gesprochen hast und was passiert oder worum es geht, wenn es möglich ist, das zu testen, was ja nicht immer der Fall ist, wenn jetzt jemand Diabetes hat, kannst du es nicht sofort testen, dann muss er die Werte selber testen. Aber wenn es eben zum Beispiel Bewegungseinschränkung oder Schmerzen oder sowas ist, dann nimm dir immer die Zeit, es mit der Person zu testen. Beim Testen sagt der Person immer, halte nicht Ausschau nach dem Schmerz oder nach dem Problem, sondern halte Ausschau nach der Heilung. Weil dann ist es praktisch so, du hast vorher im Glauben die Person geheilt gesehen, ja, indem du in sie die Heilungskraft reingesprochen hast. Jetzt ist es an der Person, sich im Glauben geheilt zu sehen. Sie geht praktisch jetzt da hinein in das, was du eröffnet hast. Ja. Deswegen ist diese Testphase auch immer wieder so wichtig, ja, für Leute. Weil es ist eigentlich nicht der Testen im eigentlichen Sinn, sondern im eigentlichen Sinn, im geistlichen Sinn, ist es eigentlich, die Person geht hinein in diese Atmosphäre des Glaubens, die du durch deine Worte kreiert hast. Und sie reagiert auf diese Atmosphäre. Und es ist auch wichtig, dass sie gleich reagiert. Ich sage immer so, manchmal in Gottesdienst sage ich, ja, du hast jetzt 30 bis 40 Sekunden Zeit, um zu reagieren auf die Herrlichkeit Gottes. Es ist tatsächlich teilweise so, ich habe festgestellt, wenn die Leute nicht in dieser Zeit, zum Beispiel jetzt im Gottesdienst, jetzt im Heilungsräumen, ist natürlich einfacher, weil du die Person vor dir hast. Die wird jetzt nicht da eine Minute dastehen und nichts tun, wenn du ihr sagst, testest. Aber im Gottesdienst ist es ja oft so, du sagst von vorne, jetzt testest und so. Und manche, die stehen einfach da und denken, die denken, ja, schauen wir mal zu Hause oder wie auch immer. Und die Sache ist tatsächlich die, wenn du es nicht innerhalb von 30, 40 Sekunden aktivierst, habe ich festgestellt, dann hast du das Wunder nicht empfangen. Ja. Sondern du reagierst im Glauben auf das, was da ist. Oder die Person in dem Fall, du bist ja jetzt der Heilungsdiener. Die Person reagiert im Glauben auf das, was da ist. Okay. Wichtig ist einfach jetzt spezifisch zum Thema Heilungsräume nochmal, weil das ja ein bisschen anders ist vom Rahmen als jetzt ein normaler Heilungsdienst am Ende von einem Gottesdienst. Wichtig ist auch hier bei den Heilungsräumen, ähnlich wie beim Gottesdienst auch, wir haben nicht die Zeit, Seelsorgegespräche mit den Leuten zu führen. Ja? Das geht einfach nicht, weil jedes Team muss für drei Leute beten in einer halben Stunde, sonst kommt der ganze Ablauf durcheinander. Das heißt, Seelsorgegespräche ist keine Zeit, sondern das Schwergewicht liegt immer auf dem Heilungsgebet, gegebenenfalls auch Befreiung, wenn du den Eindruck hast, bei dem, was die Person sagt, beziehungsweise was auf dem Zettel steht. Die Grundlage ist immer dieser Zettel. Kennt ihr alle diesen Zettel? Diesen Zettel füllen ja bei den Heilungsräumen alle Heilungssuchenden aus. Das heißt, das Erste, was du den Leuten sagst, wenn sie zu dir kommen beim Heilungsgebet im Heilungsraum 2, ist, du lässt dir diesen Zettel geben. Ja? Und du schaust, was steht drauf. Ja, hier sind ja Gebetswünsche, Beschwerden. Ihnen wird ja gesagt, sie dürfen drei Sachen aufschreiben. Also drei Wünsche hast du frei, sagt die gute Fee. Weiß nicht, heißt es nicht, aber vier Sachen beten kannst. Aber damit sie einfach auf bestimmte Dinge auch konzentrieren. Ja, weil sonst schreiben sie dann drauf, ja, und dann will ich noch für meine Tante und die hat auch noch was und da und dort und so. Sondern einfach, da ist es konzentriert, worum es geht. Und das schaust du dir an, da steht auch drauf, wie lange sie das hat, ob es eine ärztliche Diagnose gibt und so weiter. Und so hast du eine Grundlage, wie du betest. Ja? Du musst also mit den Leuten gar nicht viel reden dort im Raum. Die Atmosphäre in dem Heilungsraum ist ja auf Soaking getrimmt. Ja? Das heißt, da ist Musik im Hintergrund, die Leute können sich auf die Stühle legen, die Leute können auf dem Boden liegen, die können Abendmahl nehmen. Es ist ein Raum der Ruhe auch. Ne? Das heißt, wenn jetzt da viele laute Gespräche die ganze Zeit laufen, dann ist das gar nicht unbedingt förderlich. Ne? Deswegen haben wir das auch mit diesen Zetteln gemacht. Du kannst schauen, was Sache ist Und dann kannst du im Prinzip, du kannst natürlich nochmal nachfragen, wenn du was nicht lesen kannst oder wenn irgendwas nicht klar ist, aber im Prinzip kannst du dann sofort starten mit Gebet. Ja? Du musst dann also nicht dir nochmal das, was da eh schon draufsteht, nochmal alles erzählen lassen. Ja? Manche haben vielleicht das Bedürfnis, seelisch gesprochen, das nochmal alles zu erzählen, aber da würde ich einfach sagen, hey, ich hab's hier, wir beten einfach, braucht man nicht. Ne? Weil es geht nicht darum, sie werden nicht deswegen eher geheilt, weil sie es nochmal alles gesagt haben. Sie haben es ja hier schon drauf. Ja? Und du kannst nachfragen nochmal, aber dann kannst du im Prinzip gleich beginnen, weil das Schwergewicht liegt darauf in den Heilungsräumen, auch wenn du für sie betest, sie wirklich einzuweichen in die Gegenwart Gottes. Ja? Also du kannst einfach erstmal einfach freisetzen, sagen, so, ich setze jetzt einfach die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes frei in der Schwester sowieso. Ja? Und über ihrem Körper und über all dem, was sie bedrückt und über ihrem Körper und so weiter. Dass die Person erstmal zur Ruhe kommt, ja, dass sie sich entspannt, dass sie locker ist. Am besten ist es ja auch, die Leute sitzen, wenn du für sie betest. Ne? Das ist am einfachsten. Es sei denn jetzt, du hast irgendwie den Eindruck, zum Beispiel jetzt sollst du die Arme auswachsen lassen bei der Brustwirbelsäule, dann musst du natürlich stehen oder du willst für die Halswirbelsäule beten, das ist auch im Stehen besser. Manche Sachen betet man im Stehen besser, aber ansonsten kannst du sie einfach mal sozusagen einweichen in dieser Gegenwart Gottes. Ja? Und da könnt ihr zusammen auch euch ergänzen im Gebet, einfach die Engel freisetzen, was auch immer der Heilige Geist dir so zeigt, setzt einfach frei, dass sie wirklich in dieser Gegenwart und Herrlichkeit Gottes sind. Ja? Und dann aus dieser Herrlichkeit, und das ist ja das Prinzip von 1. Mose 2, ja? Gott sprach in die Wolke der Herrlichkeit hinein oder aus der Wolke der Herrlichkeit. Und dann wurde es. Ja? Das sind die zwei Zutaten. Die Herrlichkeit und das Wort. Ja? Das heißt, zuerst setzt du die Herrlichkeit Gottes frei, du setzt die Salbung Gottes frei, du setzt die Atmosphäre des Himmels frei um sie, die Engel und so weiter. Und dann aus dieser Gegenwart heraus sprichst du und befiehlst du zu den Konditionen sozusagen, die sie haben, zu den Zuständen oder wie auch immer, Beschwerden oder was auch immer es ist. Ja? Und nimmst Autorität. Okay? Wichtig ist immer beim Handauflegen auch, bei den Leuten immer die Intimsphäre wahren, also gerade Männer mit Frauen vorsichtig einfach sein, fragen, darf ich die Hand da drauflegen? Wenn es irgendwelche Intimstellen sind, lass die Person selber die Hand drauflegen und tippst du einfach nur mit dem Finger an. Ja? Also nichts Übergriffiges oder so oder nichts Übergriffes, das ist eigentlich der Beste, nichts Überdominantes oder so, das brauchst du nicht, sondern Gott in dir dominiert sowieso. Ja? Die Leute dürfen nicht das Gefühl haben, dass sie irgendwie von dir eingeengt werden oder vergewaltigt, jetzt im Anführungszeichen, versteht ihr? Ja? Also, dass sie gar nicht mehr wissen, wie ihnen geschieht oder so. Dass sie sagen, wow, der hat mich so heftig am Hals gepackt, hat es mir hinterher mehr weh getan als vorher. Ne? Als Beispiel jetzt, ja. Ja, solche Sachen haben wir schon gehabt. Ne? Also da einfach immer die notwendige Zurückhaltung bei gleichzeitig der göttlichen Entschiedenheit und Autorität. Deine Autorität hängt nicht davon ab, wie massiv du auftrittst, sondern deine Autorität hängt davon ab, wie entschieden du glaubst, dass du hast, was es braucht. Mit welcher Entschiedenheit du sprichst. Hängt auch nicht an der Lautstärke, wie du sprichst, sondern es hängt einfach an der Entschiedenheit und an der Klarheit, an dem Bewusstsein, dass du hast, jawohl, ich habe alles, was es braucht. Ja? Da liegt die Autorität drin. Und so sprichst du rein, gibst den Befehl, lässt dann im Anschluss die Person testen und wenn es möglich ist. Ja. Und zum Schluss, wichtig ist immer, die Person immer mit Ermutigung gehen lassen. Ja. Das Schlimmste, was du machen kannst in so einem Dienst, ist den Leuten sagen, oh, ich sehe da noch zwei Geister, aber für die habe ich jetzt keine Zeit mehr. Das ist super. Dann laufen die Leute nach Hause und sagen, oh, ich habe nur zwei Geister und ich armes Huhn. Also die nächste Zeit bis zum nächsten Heilungsgottesdienst ist bei mir sowieso nichts los. Ne? Nee, sondern das Ende muss immer Ermutigung sein. Das heißt, also erstens Ermutigung natürlich auf das sich zu stellen, was sie empfangen haben. Das bekommen sie dann eben im Raum 3 auch nochmal von der Irina auch gesagt. Aber das kannst du auch, sich darauf zu stellen, ist wichtig. Und gleichzeitig einfach glaubensermutigende Worte. Ja, Jesus hat es gemacht oder eben auch wenn die Beschwerden weg sind, sagen, ja Halleluja, Gott hat dich geheilt und ich spüre das oder ich spüre die Kraft Gottes, ist voll reingegangen. Einfach solche ermutigenden Worte, die ihnen das Bewusstsein gibt, ja Gott hat an mir gewirkt. Ja. Und mit diesem Bewusstsein soll sie gehen. Mit dem Bewusstsein, dass alles passiert ist, was notwendig ist. Ja? Wenn du irgendeinen Geist siehst, den du ansprechen sollst, dann schmeißen sie immer sofort raus und dann gehen sie auch mit der Ermutigung, jetzt bin ich frei geworden. Ja? Und nicht mit dem, okay, ich bin belastet. Ja? Weil sonst die Leute am Ende belasteter als vorher. Also ich habe da die heißesten Sachen erlebt, jetzt nicht bei uns, aber aus anderen Diensten teilweise, ne, wenn dann Leute dann plötzlich erfahren, im prophetisch Anführungszeichen, dass sie als Kind missbraucht wurden, obwohl sie davon gar nichts selber wissen. Und dann gehen sie nach Hause und sagen, oh, mein Vater hat mich missbraucht. Ich weiß zwar nichts davon, aber es ist wohl so. Und die nächsten 3 Jahre laufen sie herum in dem Bewusstsein, ich bin der arme Missbrauchte. Ich bezweifle, dass es überhaupt Gott ist, der das sagt. Ja, also warum soll er das auch? Verstehst? Wenn er was aufdecken will in der Richtung, dann deckt das schon auf in den Beziehungen, aber nicht durch irgend so Pseudo, ich nenne es pseudoprophetische Worte. Also gerade bei prophetischen Worten ist immer wichtig, Paulus sagt immer Ermutigung, Auferbauung, Tröstung, ja? Nicht Belastung. Ja? Ja. Man kann manchmal auch Dinge im zweiten Himmel sehen, Geister, aber wenn ich nur Leuten sage, was ich alles für Geister bei ihnen sehe, dann belaste ich sie und setze sie nicht frei. Ja? Deswegen ist immer wichtig, wenn du was siehst und du hast den Eindruck, du sollst ansprechen, dann schmeiß sofort raus und sag Halleluja, danke Vater, jetzt ist die Person frei. Amen. Das heißt, die Person geht nachher aus dem zweiten Heilungsraum hier in den dritten Heilungsraum in dem Bewusstsein, ich bin 100% freigesetzt. Amen. Amen. Gut, Halleluja. Habt ihr noch irgendeine Frage? Also dazu hätte ich. Mhm. Ja, bitte. Beim letzten Mal hatte ich eine Frau, die hatte 7 Dinger abgeschrieben, 7 Probleme. Aha, ja, im Heilungsraum, 7 Punkte. Ich wollte also unbedingt, dass ich für alle bete. Ja. Und ich habe mir, glaube ich, 2 oder 3 rausgesucht, wo ich fand, dass sie wirklich hatte. Ja. Aber dann sie gefragt, ob sie morgen auch da ist. Und hat gesagt, ja, sei gut, und morgen lässt sie für die anderen noch reden. Mhm. Aber ich hatte nicht so ein richtig gutes Gefühl hinterher. Nee, weil ich sie verflüstert habe auf morgen mit dem Rest. Aber für alles hatte ich gar keine Zeit. Ja. Es gibt ja Menschen, die ein bestimmtes Schema haben und sagen, okay, ich habe hier 7 Probleme und nur wenn diese 7 Sachen erweitert, genau. Genau. Da, ich sage manchmal den Leuten dann einfach, ich segne dich jetzt einfach mit totaler Freiheit und Gesundheit und da sind die anderen 4 Sachen auch mit drin. Ja, sind inbegriffen. Weil es liegt ja nicht daran, das ist da wie genau du sagst, das ist der entscheidende Punkt. Oft haben Leute eine genaue Vorstellung, wie gebetet werden muss, damit sie geheilt werden. Das ist aber ein Geist der Kontrolle bei den Leuten. Ja. Und so werden sie eh nicht frei. Ja. Wie gesagt, ich hatte mal eine Frau, die hatte eine ganze Liste mit Sachen und kam in Heilungsgottesdienst und von nichts auf der Liste ist sie geheilt worden, aber irgendwas hatte sie vergessen auf die Liste zu schreiben und da hat sie mir hinterher Zeugnis geschrieben, dass sie davon geheilt worden ist. Und dann hat sie dann selber gemerkt, hoppla, wahrscheinlich war ich zu sehr fixiert auf meine Liste, ja, sodass Gott gerade an den Punkten gar nicht wirken konnte, weil ich viel zu verkrampft war. Und deswegen ist einfach wichtig, alles, wenn du merkst, das ist irgendwie so Kontrolle oder so ein Zwang, ich muss jetzt das alles abarbeiten, ne? Das ist immer schwierig, da als Heilungsdiener drunter zu gehen. Und dann versuche ich halt immer den Leuten eben, ich ermutige sie dann und sage, okay, die Sachen nehmen wir jetzt einfach damit rein, in ein komplettes Gebet und dann setzen wir das frei. Und wenn sie dann natürlich damit ein Problem haben, dann sauer sind, dann muss sie frei werden von Kontrolle. aber wenn sie das, die meisten Leute akzeptieren das ja dann auch und sagen, okay, gut, so nehme ich das dann und so glaube ich das auch. Und wenn sie dann morgen nochmal zum Heilungsteam kommen wegen irgendwas, weil sie meinen, da brauchen sie nochmal extra Handauflegung, ist ja auch nicht schlimm. Aber wichtig ist einfach, du gibst ihnen das Empfinden, du betest für alles, alles ist inbegriffen. Im Endeffekt ist es ja so, ich meine, wenn der Glaube entsprechend bei den Leuten da ist, müsstest du eh nur sagen, sei geheilt und müsstest gar nicht auf den Zettel schauen und es passiert, verstehst? Das sind ja alles nur Hilfen für die Leute, um zu glauben. Aber es ist nicht unbedingt die richtige Hilfe für die Leute, zu glauben, dass man die gesamte Liste genauso runterbetet, wie sie es wollen. Oder dass sie dann noch, manche machen es nur so, dass sie während dem Gebet dann noch sagen, da muss jetzt aber den Geist binden, ne? Neulich hat sich jemand beschwert hinterher, für den hatte ich gebetet und hat ihn in der Zeit zurückgenommen und dann hat er dann irgendeine Mail an Tobias geschrieben und hat sich dann beschwert, dass ich ihn in der Zeit zurückgenommen habe, anstatt die Dämonen auszutreiben. Ja. Meine Güte. Also, ist halt, da hast halt du deine Vorstellung, wie es halt passieren soll. Ne? Das kommt natürlich vor. Und da ist schon wichtig, dass du dem auch widerstehst und deutlich machst, okay, ich lasse mich jetzt vom Heiligen Geist führen und das bekommst du. Und ich glaube, dass das so vom Heiligen Geist ist einfach. Ich bin jetzt vom Heiligen Geist geführt. Aber nicht nur sagen, nein, das machen wir nicht so, sondern ich sage einfach, ich bin ja vom Heiligen Geist geführt und ich mache das einfach so, wie mich der Heilige Geist führt. Ja, genau. Ja. Gut. Schön war. Wollt ihr nicht in den dritten Raum? Ja, ja, also normalerweise sollte man Ihnen schon sagen, dass es wichtig ist, was im dritten Raum kommt, weil der dritte Raum ist ja dann der Glaubensermutigungsraum zum Schluss, wo die Irina Ihnen lehrt, wie Sie auch geheilt bleiben. Ja. Also das ist einfach ein Teil der Heilungsraum. Ich meine, natürlich, wir können niemanden zwingen, wir können ihnen jetzt nicht einen Fußtritt geben, dass sie hier rüberkommen, aber wir können sie schon stark ermutigen, dass das für sie einfach sinnvoll ist. Ja. Genau. Gut, ja, wir müssen nur... Ja, genau, das wollte ich jetzt gerade. Azubis, wer ist jetzt heute alles hier, wer ein Azubi ist? Meldet euch einfach mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, und wer ist alles hier, der Heilungsdiener ist? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sogar. Na, super, wunderbar. Dann haben wir sogar 9 Teams im Prinzip. Ja, das ist gut. Ja. Dann muss man nicht für mehr als 3 Leute beten pro Person. Okay, weil sonst bei 22 Leuten hätte sogar dann ein Team mal für 4 beten müssen. Ne? Nee, das ist gut. Dann können wir 9 Teams im Prinzip bilden. Denn wir machen es dann eben so, jeder Azubi sucht sich einen Heilungsdiener, ja, geht da dazu. Azubi heißt bei uns immer, Azubi im Heilungsdienst ist einfach wichtig für dich zu wissen. Das heißt, du bist einfach dabei und du gehst in den Fluss hinein des Heilungsdieners. Das heißt, du bist jetzt nicht der, der aktiv die Sache in die Hand nimmt oder aktiv betet. Wenn du einen Eindruck hast, dann kannst du zum Heilungsdiener, sagst aber bitte erst dem Heilungsdiener, ich hätte einen Eindruck, kann ich das sagen? Und dann sagt der Heilungsdiener, ja, okay, oder später oder wie auch immer. Ne? Und nur auf Aufforderung eigentlich vom Heilungsdiener wirst du aktiv. Du legst natürlich schon mit die Hand auf und so weiter und betest auch in Sprachen und bist im Geist voll dabei und siehst das Geschehen, ne? Der durch die Liebe wirksame Glaube. Du gehst einfach in den Fluss rein. Aber es ist nicht, wenn du Azubi bist, ist nicht der Teamwork mit dem Heilungsdiener. Ja? Sondern das ist ja wichtig, dass du lernst. Das heißt, du sollst ja das aufnehmen, so wie der Heilungsdiener das macht, das sollst du aufnehmen, weil dadurch lernst du. Ja? Und deswegen ist es einfach wichtig, dass du dich vom Heiligen Geist führen lässt. Zu wem soll ich dazugehen? Wir machen es vielleicht eh gleich so. Ich bete jetzt gleich noch für euch und setze die Kraft noch frei zum Schluss. Und dann dürfen einfach alle Heilungsdiener aufstehen und dann kann sich jeder Azubi einen Heilungsdiener suchen, zu dem er dazugeht. Okay? Ein Heilungsdiener müsste allein beten, wenn ich es richtig gesehen habe, weil wir haben 9 Heilungsdiener und 8 Azubis. Ne? Oder wir können es auch so machen. Ja, Astrid? Ist dir sowieso recht, ja, weil du ja sehr leitest. Also gut, dann ist eh schon klar. Also Astrid ist dann freigestellt, dann passt. Dann haben wir genau 8 Teams insgesamt. Wunderbar, super. Halleluja. Okay, also das Wichtigste ist, du weißt, dass du alles hast, was du brauchst. Und Vater, das setzen wir jetzt frei in Jesu Namen, in jedem einzelnen Heilungsdiener. Ich danke dir für deine Kraft. Oh, ich danke dir für deinen Geist. Ich danke dir für deine Wirksamkeit. Ich danke dir, dass jeder einzelne dieser Heilungsdiener ein lebendiger Wunderträger ist, Herr. Herr, in dem bereits die Wunder sind und die Heilungen sind, die die Menschen brauchen, Herr. In Jesu Namen. Und ich danke dir, Herr, dass es heute rauskommt und dass es heute hervorkommt. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke für deine Kraft. Halleluja. Steh mal auf einfach. Halleluja. Lass uns einfach mal richtig rein. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Kraft. Halleluja. Halleluja. So wie es Jesus auch gemacht hat, hat er gesagt, empfangt Heiligen Geist. Halleluja. Und das setze ich jetzt frei im Namen Jesus. Empfang die Kraft Gottes. Empfang diese Zuteilung auch von diesem Mantel, der auf diesem ganzen Werk liegt. Empfang die Zuteilung, die du brauchst, auch für heute spezifisch für die Menschen, die dir begegnen, in Jesu Christi Namen. Empfang es jetzt, die Kraft des Heiligen Geistes, in Jesu Namen. Wow. Danke, Jesus. Yeah.